Herr Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Liebe Hörer, Herr Biedermann, der Held unserer unwahrscheinlichen Geschichte, wartet bereits im Nebenraum. Ich sehe ihn hier durch die große Scheibe, aber er kann mich nicht hören. Sie alle, liebe Hörer, kennen Herrn Biedermann, wenn auch vielleicht unter anderem Namen. Was ihn außer einem freundlichen Verzicht auf besondere Merkmale auszeichnet, ist eine rosige Gesundheit, die ihn dazu bestimmt, stets und nach jeder Katastrophe zu den Überlebenden zu gehören. Seine Art, sich zu kleiden, erinnert mich an die Puppen in den Schaufenstern. Korrekt vom Scheitel bis zur Sohle. Außer den rosigen Backen, die es übrigens schwer machen, sein Alter zu schätzen, trägt Herr Biedermann eine weithin sichtbare, in der üblichen Blässe spiegelnde Glatze. Was er weiß. Doch möchte Herr Biedermann nicht, dass man seine Glatze öffentlich erwähnt. Das hängt mit seinem Geschäft zusammen. Nämlich, Herr Biedermann handelt, wie Sie hören werden, mit Haarwasser. Wahrscheinlich wird Herr Biedermann, sobald ich ihn vor dieses Mikro bitte, Ihnen seine Unschuld versichern. Ich möchte aber Ihrem persönlichen Urteil über Herrn Biedermann in keiner Weise vorgreifen, sondern, solange wir unter uns sind, nur noch beifügen, ich habe mit bewusster Absicht eine erfundene Katastrophe gewählt, nämlich den Brand von Seldwyla, um in den geschätzten Hörern keinerlei Erschütterung auszulösen, keinerlei persönliche Leidenschaft, die uns nur das Vergnügen einer gelassenen und sachlichen Betrachtung verdirbt. Das Vergnügen zu erkennen, dass es auch Katastrophen gibt, die nicht hätten stattfinden müssen. Entschuldigen Sie mich, einen Moment. Herr Biedermann! Er kommt jetzt gleich. Seldwyla, das Sie vermutlich aus der Literatur kennen, dürfen Sie sich natürlich nicht vorstellen, wie Gottfried Keller es geschildert hat. Seldwyla ist eine heutige Stadt geworden mit allem, was dazugehört. Mit Kino, Trolleybus, Stadion, Verkehrspolizei, Kanalisation, Theaterfestspielen, Mangel an Parkplätzen und so weiter und so weiter. Herr Biedermann, ich habe die Ehre, Herr Biedermann, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Ihr Verfasser. Guten Abend. Vor der Hand wissen unsere Hörer nur, dass es sich um den Brand von Seldwyla handelt. Noch habe ich nicht gesagt, dass Sie, Gottlieb Biedermann, die Persönlichkeit sind, die unsere Katastrophe ermöglicht hat. Oh, mein Herr, ich bitte Sie. Ich sage keineswegs, Herr Biedermann, dass Sie die Katastrophe verschuldet haben. Keineswegs. Ich sage nur, Sie haben sie, wenn ich so sagen darf, ermöglicht. Na, was will man denn von mir? Wir möchten Sie kennenlernen, Herr Biedermann. Warum? Sie sind ein wichtiger Zeitgenosse, Herr Biedermann, weil ohne Sie, glaube ich, die Weltgeschichte zuweilen ganz anders verlaufen würde. Ich bin unschuldig. Sicher, Herr Biedermann, sicher. Also? Sie sind völlig frei, Herr Biedermann, zu sagen, was Sie denken. Ich lasse mich nicht zur Verantwortung ziehen. Wer will das denn? Sie irren sich, Herr Biedermann. Kein Überlebender zieht Sie zur Verantwortung. Und die Toten sind tot. Wir sind bereit, nicht bloß den Urhebern unserer Katastrophe eine volle Amnestie zu gewähren, sondern sogar uns selbst, indem wir alle historischen Katastrophen, die gewesenen wie die kommenden, als ein schlichtes Schicksal betrachten. Als unvermeidlich. Was wollen Sie mehr, Herr Biedermann? Eben dazu stehen wir ja vor diesem Mikro, um unseren Hörer dahin zu bringen, dass er Sie, Gottlieb Biedermann, versteht und achtet. Wie sollen wir ein neues Seldwyla erbauen ohne Sie? Noch an jenem letzten Abend vor dem großen Brand, Sie erinnern sich, noch bei jenem gemütlichen Gansessen, wie Sie den beiden Brandstiftern das freundschaftliche Du antragen und ihnen endlich sogar die Streichhölzer schenken, soll unser Hörer einfach das Gefühl haben, ein guter und anständiger Mensch, dieser Biedermann, eine Seele von Mensch. Also das Gefühl, Hand aufs Herz, so hätte auch ich gehandelt. Nur dann werden wir finden, Herr Biedermann ist unschuldig, er tut ja nur, was wir alle tun. Und nur dann, wenn von Verantwortung nicht die Rede sein kann, sind wir bereit zu vergessen, wie es zu dieser Katastrophe in Seldwyla gekommen ist. Und bereit für die nächste. Herr Biedermann sitzt vor seinem Kamin und liest die Zeitung, die von neuen Brandstiftereien meldet. Er raucht seine feierabendliche Zigarre, Bacchanos, und Anna, das Dienstmädchen, tritt ein, um zu stören. Herr Biedermann. Was denn schon wieder? Da ist jemand, der Sie sprechen möchte. Also um diese Zeit? Ich habe ihm schon gesagt, er soll morgen ins Geschäft kommen. Aber das nütze ihm nicht, sagt er. Er brauche kein Haarwasser. Na, was denn? Er fragt mich, ob Sie an Gott glauben. Aber Sie sehen doch, Anna, dass ich das Abendblatt lese. Es sei dringend, sagt er. Also wenn er ein Traktat verkauft, Herrgott im Himmel, dann kaufen Sie ihm eins ab. Ich habe nichts gegen Jesus Christus, das wissen Sie doch, Anna. Aber ich möchte nicht immer gestört sein. Ich weiß, Herr Biedermann. Also ich bin nicht zu Hause. Sie dürfen es mir nicht verargen, Herr Biedermann. Ich bin ja so erschrocken, wie ich mit dem Wein aus dem Keller komme. Und plötzlich steht da dieser Kerl mitten im Flur. Mich hat fast der Schlag getroffen. Ich wagte halt nicht zu sagen, Herr Biedermann ist nicht zu Hause. Was will er denn eigentlich? Er suche nicht den Haarwasser, Biedermann, sagt er, sondern den Menschen, Biedermann. Mhm. Er kenne sie, sagt er. Es tut mir wirklich leid, Herr Biedermann, aber ich kann doch diesen Menschen nicht einfach vor die Türe stellen. Aber warum denn nicht? Er ist sehr groß, Herr Biedermann, und sehr kräftig. Sie werden schon sehen. Sagen Sie ihm, er solle im Flur draußen warten, ja? Bitte sehr. Biedermann? Ich weiß, Herr Knechtling. Wie bitte? Sie haben meinen Brief erhalten, Herr Knechtling. Was gibt's darüber noch zu reden? Ich habe Ihnen gekündigt, was mein gutes Recht ist. Dass Sie eine Frau und drei Kinder haben, Herr Knechtling, das ist ja wohl Ihre Sache. Was sagen Sie? Unrecht, ich? Weil ich mir diesen Ton nicht gefallen lasse, Herr, ein für allemal. Ich begehe kein Unrecht. Bitte sehr. Wieso kommen Sie denn hier einfach herein? Ich habe doch dem Mädchen gesagt, Sie sollen im Flur draußen warten. Entschuldigung, Herr Biedermann. Ohne anzuklopfen? Mein Name ist Schmitz. Sehr erfreut, aber... Entschuldigung, Herr Biedermann. Ich kann nichts dazu, dass ich so groß bin. Die Herrschaften erschrecken immer, wenn ich zum ersten Mal in ihrer Stube stehe. Ich bin halt so gewachsen. Ja, das sehe ich. Also Sie brauchen keine Angst haben, Herr Biedermann. Ich bin nämlich kein Landstreicher oder so. Ich bin Ringer von Beruf. Aha, Ringer. Gewesen. Und jetzt? Oh, ich suche keine Arbeit bei Ihnen, Herr Biedermann. Nur, weil es draußen so regnet, ich dachte, wenn man kein Geld hat, nämlich, ich bin zum ersten Male in Selvila. So sauber, wo man steht und geht, keine Spur von Unrat. Es gibt es kein zweites Mal in der Welt, eine Stadt wie diese Selvila. Also Ehrenwort. Ja, ja, schon. Mit dem Zirkus, wissen Sie, bin ich viel in dieser Welt herumgekommen. Eine unmenschliche Welt, Herr Biedermann. Dass Sie, Herr Biedermann, unseren überhaupt anhören und nicht einfach am Kragen packen, um unseren vor die Tür zu stellen. Sehen Sie, das ist es, Herr Biedermann, was unseiner sucht. Menschlichkeit. Ah ja, natürlich. Nämlich, ich habe es auch schon anders getroffen. Kaum tritt unseiner über die Schwelle... Ein Kerl ohne Krawatte, bitte sehr. Und schon rufen sie hinterrücks die Polizei, als wäre man ein Brandstifter. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Die alten Weiblein zum Beispiel. So verlottert und durchnässt, wie unser einer manchmal ist, denken sie, das kann nur der liebe Gott persönlich sein. Und schon zittern sie ihre Sparbüchsen auf dem Tisch. Was mir gar nicht recht ist, sehen Sie. Aber ich sage mir, wozu soll man Ihren Glauben enttäuschen? Es gibt schon genug Unglauben in dieser Welt. Ja, sicher. Genug Misstrauen. Kurz und gut, mein Herr, was wollen Sie denn? Mein Name ist Schmitz. Ja, das sagten Sie bereits, sehr erfreut. Wollen Sie ein Stück Brot? Wenn Sie nichts anderes haben. Oder ein Glas Wein. Warum nicht? Anna! Aber nur, wenn ich nicht störe, Herr Biedermann, ich möchte nicht aufdringlich sein. Herr Biedermann? Ach, bringen Sie noch ein Glas, Anna. Ein Glas? Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, Fräulein, ein Stück Brot oder was Sie gerade haben, etwas Butter, etwas kaltes Fleisch oder so, ein paar Gurken, nur keine Umstände, was Sie gerade da haben. Sehr wohl. Nämlich, ich habe Hunger. Ja, setzen Sie sich doch. Wovon haben wir gesprochen? vom Misstrauen heutzutage. Mich wundert es ja nicht, offen gesprochen. Keine Zeitung kann man lesen. Heute schon wieder. Eine halbe Stadt in Flammen, bitte. Nichts als Brandstifterei, bitte. Sehen Sie sich bloß diese Bilder wieder an. Hat Selvila denn eine gute Feuerwehr? Das will ich hoffen, mein Herr. Mit roten Autos und Sirenen, dass einem das Mark gefriert? Alles nur Messing, wie es sich gehört, blitz und blank. Ich verstehe. Kostspielige Sache. Aber es muss ja sein, heutzutage. Kein Glaube an Gott, das ist es. Ach, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke bestens. Glauben Sie an Gott? Warum? Haben Sie keine Sorge, Herr Biedermann, ich bitte Sie nicht um ein Bett. Ich schlafe nie in einem Bett, kommt nicht in Frage. Ein Unterschlupf auf dem Boden, sehen Sie, das genügt mir vollständig. Prost. Prost. Das Beaujolais. Und dazu sein Feuer im Kamin, nicht übel. Da kann ich stundenlang zusehen, wenn es so knistert und um die Scheiter züngelt. Was gibt es Gemütlicheres? Und wieder das Ganze plötzlich zusammenrutscht. Wie die Funken sprühen. Der Beaujolais dürfte noch etwas wärmer sein. Nämlich mein Vater ist Köhler gewesen, müssen Sie wissen. Drum mag ich das Feuer so. Kindheitserinnerungen. Kann mich nicht satt sehen an so einem Feuer. Glauben Sie an Gott? Ich? Ja. Wenn Sie es mir nicht krumm nehmen, Herr Biedermann, ich hab Mühe. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Die Sintflut zum Beispiel, wie lange so etwas auf sich warten lässt, langsam macht es einen schon unsicher. Weltkriege sind ja auch kein Trost, finde ich, wenn man sich so die Überlebenden anschaut. Eine ganze Arbeit, finde ich, so die Arbeit von einem Herrgott, ist es nicht. Oder finden Sie? Ich muss schon sagen. Sie lachen? Ja, Sie haben schon eine Art, mein Herr, sich auszudrücken. Nichts für ungut, Herr Biedermann. Meinetwegen müssen Sie nicht an Gott glauben. Ich fragte nur so. Die meisten Leute glauben heutzutage an die Feuerwehr. Ah. Kaltes Fleisch haben wir leider keines. Ja, das genügt, Fräulein. Wurst und Käse. Bloß einen Senf haben Sie vergessen. Oh, Verzeihung. Aber nur, wenn Sie ihn haben, Fräulein. Bitte. Sie kennen mich, sagten Sie? Sozusagen. Woher denn? Von Ihrer besten Seite, Herr Biedermann. Nur von Ihrer besten Seite. Gestern Abend, an Ihrem gemütlichen Stammtisch, Sie haben mich sicher nicht bemerkt, ich weiß, Sie haben sich so ereifert. Mit Recht. Eine unmenschliche Welt, das kann man wohl sagen. Aufhängen, sagten Sie, sollte man alle diese Brandstifter. Sie sind ein Mensch, der das Unrecht in der Welt nicht leiden kann. Das habe ich schon gemerkt, Herr Biedermann. Sie haben noch Ideale. Die ganze Wirtschaft hat Ihnen zugehört, Herr Biedermann, und genickt. Jedes Mal, wenn Sie in Ihrer Ecke drüben sagten, Freiheit oder aufhängen sollte man Sie. Da habe ich mir im Stillen gedacht, Menschen wie Sie, das ist es, was wir brauchen. Ja, gewiss, aber... Kein Aber, Herr Biedermann. Sie haben Ideale. Sie glauben noch an das Gute in sich selbst, nicht wahr? Ja, schon. Ja, sonst würden Sie mich doch nicht bewirten mit Brot und Wein, Herr Biedermann. Sogar mit Butter und Gurken und Käse. Gurken sind doch meine Leibspeise. Also dann lassen Sie sich's schmecken. Sie wissen halt noch, was Gerechtigkeit ist. Ich habe mich nicht getäuscht, Herr Biedermann. Sie sind noch ein Mensch, der sich ein Gewissen leistet. Sie entschuldigen, aber ja? Aber bitte, bitte. Biedermann? Meine Frau ist nicht zu Hause, nein. Wer ist denn am Apparat? Na, wenn Sie schluchzen, Frau Knechtling, verstehe ich kein Wort. Darauf kann ich Ihnen nicht antworten, Frau Knechtling. Ich habe hier einen Gast, den ich nicht mit geschäftlichen Gesprächen belästigen möchte. Soll ich? Nein, nein, bleiben Sie ruhig. Das habe ich zu meinem Gast gesagt. Dass Sie nicht ruhig bleiben, Frau Knechtling, verstehe ich, wenn Ihr Mann vom Gashahn redet. Verstehe Sie vollkommen, Frau Knechtling. Na, wozu wollen Sie denn mit meiner Frau sprechen? Weil meine Frau in Ferien ist. Ganz einfach. Mindestens bis Mittwoch. Bitte sehr, Frau Knechtling. Bitte sehr. Wovon sprachen wir? Von Ihrem Dachboden, glaube ich. Sie nehmen noch ein Glas, ja? Oh, ich dachte nur, es macht am wenigsten Umstände, wenn ich droben auf dem Boden schlafe. Aber ich will mich ja nicht aufdrängen, Herr Biedermann. Ich will Ihre Güte nicht missbrauchen. Ich dachte bloß, weil es draußen so in Strömen regnet. Ihr Vater ist Köhler gewesen, sagen Sie? Ja. Eine harte Kindheit, denke ich, so eine Kindheit in den Wäldern. Kann man wohl sagen. Jetzt ist der Beaujolais richtig. Ah, der Senf. Danke sehr, Fräulein. Bitte sehr. Ja, aber ich meine, wenn ich so an meine Kindheit denke, ja. Hier, lieber Hörer, überspringen wir ein Stück. Eine Kindheit in den Wäldern, die harte Jugend eines Köhlerbuben, der ein Ringer wird und mit dem Zirkus durch die halbe Welt und endlich nach Seldwyla kommt. Es wäre die einzige poetische Stelle unserer Sendung. Aber erstens dauert diese Geschichte allein eine Stunde und zweitens ist sie, was nur Herr Biedermann nicht merkt, nichts als ein schmitziger Schwindel. Sie hören die beiden Herren, nachdem sie eine zweite Flasche geleert haben, droben auf dem Boden, wo sie einander gute Nacht flüstern. Leise, damit Anna nicht erwache. Das wäre alles, glaube ich. Sie wollten mich noch etwas fragen. Hoffentlich haben Sie nicht kalt. Keine Sorge. Irgendwo gibt's da noch ein Ziegenfell, glaube ich. Sogar ein altes Sofa. Auch Sie nehmen sich einfach, was Sie brauchen. Keine Sorge. Es ist mir einfach nicht recht, Herr Schmitz, dass Sie kein richtiges Bett wollen. Eigentlich ist das verboten. Was geht denn das die Polizei an? Soll einer kommen, wenn er einen Kinnhaken haben will? Was wollten Sie noch fragen? Ja, Sie finden mich vielleicht spießig, Herr Schmitz. Aber heutzutage... Nicht, weil Sie nehmen es mir nicht übel, Herr Schmitz. Ich meine bloß, Sie sind doch nicht etwa ein Brandstifter. Herr Biedermann. Also hier ist der Schalter, ja? Und passen Sie auf, das. Und nachher ziehen Sie einfach die Leiter herauf. Aber sachte, ich bitte Sie ganz langsam. Ja, ja, ich kenne die Vorrichtung. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Und nochmals, besten Dank. Am anderen Morgen, als Herr Biedermann aus seinem Schlafpulverschlaf erwacht, erkennt er nicht ohne Erleichterung, dass in der Tat, im Gegensatz zu seinen verworrenen Träumen, nichts geschehen ist. Sein Haus und Seldwyla, siehe da, stehen noch immer, von Brandstifterei keine Spur. Immerhin hat Herr Biedermann sich vorgenommen, den fremden Gesellen wieder auf den Weg zu schicken, in einer Art und Weise, die ihn keinesfalls kränken soll. Wie haben Sie denn geschlafen? Danke, Herr Biedermann. Und Sie? Ich denke, Sie haben einen langen Weg vor sich, Herr Schmitz. Sie müssen ein tüchtiges Frühstück nehmen. Bedienen Sie sich. Vielleicht nehmen Sie ein weiches Ei. Zwei. Anna! Sie sehen, Herr Biedermann, ich fühle mich schon wie zu Hause. Bitte? Anna, noch ein weiches Ei. Sehr wohl. 3,5 Minuten, Fräulein, höchstens. Bitte? Herr Schmitz... Das hätte ich wohl nicht sagen sollen. Was? Das mit den 3,5 Minuten. Das Fräulein hat mich angesehen, mein Gott. Oft habe ich gerade das Gefühl, es passt dir gar nicht, dass ich hier zu Gaste bin. Sie möchte mich am liebsten in den Regen hinausschicken. Also kümmern Sie sich nicht um Anna. Oh, ich möchte nicht lästig sein. Herr Schmitz. Oh, sagen Sie doch einfach, Sepp. Lassen Sie uns ganz offenherzig reden, Herr Schmitz. Sie wissen ja, dass ich kein Spießer bin. Und das Dienstmädchen soll sich denken, was es will. Nur, hier ist Käse, bitte bedienen Sie sich doch. Und Butter, ja? Und Sie? Anna hat Angst, Sie seien ein Brandstifter. Natürlich habe ich Sie ausgelacht. Andererseits, Sie müssen schon verstehen, hier ist Marmelade, Herr Schmitz. Ich möchte Sie in keiner Weise kränken, Herr Schmitz. Sie möchten mich los sein. So möchte ich es nicht sagen. Na, wie würden Sie es denn sagen? Sie müssen jetzt nicht denken, Herr Schmitz, dass auch ich Sie für einen Brandstifter halte. Nichts liegt mir ferner, Herr Schmitz. Glauben Sie mir. Andererseits, nicht, dass ich mich über Ihr bisheriges Verhalten irgendwie zu beklagen hätte, Herr Schmitz, ganz und gar nicht. Ich schmatze, ich weiß. Aber ich bitte Sie. Ein Mensch, der schmatzt, sagen Sie es nur runter raus, Herr Biedermann, ich gehe Ihnen auf die Nerven. Das haben Sie mir schon im Waisenhaus immer gesagt. Schmitz, schmatze nicht. Damit verscherze ich mir jede menschliche Beziehung, ich weiß es. Unsinn. Ja. Woher soll unsereiner schon die Erziehung haben? Kehlehütte, Waisenhaus, Zirkus. Es gehört sich auch nicht, dass man die Semmelchen in den Kaffee tunkt, ich weiß. Der Willi, der hat es mir schon oft gesagt, der Willi, das ist mein Freund, der sagte, ich werde mich nie mit besseren Leuten unterhalten können, ein Kerl, der schmatzt. Ach, das reden Sie sich ein. Leider nicht, Herr Biedermann. Sie sind eine Seele von Mensch, aber irgendwo gibt es einfach einen Punkt. Menschlichkeit hin, Menschlichkeit her. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie mich jetzt in diesen strömenden Regen schicken. Sind ein Mensch guten Willens, Herr Biedermann, aber was können Sie denn dafür, dass ich kein Benehmen habe? Aber mein lieber Herr Schmidt. Keine Kinderstube. Aber wer sagt das denn? Keine Kultur. Herr Gott im Himmel. Es ist ein Jammer. Sie machen es mir wirklich schwer. Es fehlte mir einfach die Mutter. Das ist es, Herr Biedermann. Sehen Sie? Die Mutter. Aber Sepp. Ich weiß, Herr Biedermann, nur darum schicken Sie mich fort. Aber missverstehen Sie mich doch nicht. Ich verstehe Sie vollkommen, Herr Biedermann. Ein Mensch, der schmatzt. Ich schicke Sie ja gar nicht fort. Was ist denn? Die weichen Eier. Also. Bitte sehr. Ja. Ich habe Sie wirklich nicht verletzen wollen, mein Herr, wirklich nicht. Ich bin der Letzte, der sich um Äußerlichkeiten kümmert, das können Sie mir glauben. Ich habe nichts gegen die Armen. Im Gegenteil. Es ist mir eine Freude, Gutes zu tun, ein Bedürfnis. Eben. Sie müssen nichts Falsches von mir denken. Nun essen Sie aber Ihre weichen Eier, ja? Biedermann? Ja, guten Morgen, Herr Knechtling. Was ist denn schon wieder? Natürlich bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, wozu Sie nochmals anrufen. Sie können mich doch nicht Tag für Tag mit dieser Lappalie belästigen. Wie bitte? Beteiligung? Und das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Weil es lächerlich ist, mein Herr, vollkommen lächerlich, dass Sie an unserer Erfindung beteiligt sind, das hat mir noch gefehlt. Wo Sie ganz genau wissen, dass unser Haarwasser überhaupt keine Erfindung ist. Was sagen Sie? Ich warne Sie, Herr Knechtling, ein Prozess kostet Geld. Aber wenn Sie sich leisten können, einen Anwalt zu ernähren, bitte sehr. Vor Gericht, bitte sehr. Aber Sie werden diesen Prozess nicht überleben, mein Herr. Das garantiere ich Ihnen. Bitte sehr. Ist das recht? Was? Das Ei. Gerade recht. Sie gestatten, Herr Schmidt, Sie gestatten, dass ich rauche, ja? Aber bitte. Wir sind unterbrochen worden, Herr Schmidt. Ja. Sie sagten, es ist ein Bedürfnis, Gutes zu tun. Weiter, lieber Hörer, ist nichts geschehen, was des Sendens würdig wäre. Bis zur Heimkehr der Frau Biedermann, 2 oder 3 Tage später. Es ist Mitternacht. Um seiner Gattin, die es ohnehin etwas mit den Nerven hat, jede Aufregung zu ersparen, hat Herr Biedermann seinerseits ein doppeltes Schlafpulver genommen und mit keinem Wort erwähnt, dass ein Gast auf dem Boden wohnt. Gottlieb, hörst du nicht? Gottlieb! Ein Einbrecher, Gottlieb! Ein Einbrecher! Unsinn! Was hast du denn? Gottlieb, da hustet einer! Ach, lass ihn doch! Auf unserem Boden! Schon wieder, ganz deutlich. Ja, natürlich ist einer auf dem Boden, das weiß ich schon lange. Was weißt du schon lange? Du kannst ihm doch das Husten nicht verbieten. Wer ist das denn? Gottlieb, Gottlieb, Gottlieb! Frau Biedermann zeigt auch am anderen Morgen durchaus kein Verständnis für diese Gastfreundschaft, obschon wiederum nichts geschehen ist. Wozu die Aufregung? Ihr Haus und Seldwyla, siehe da, stehen noch immer. Von Brandstiftung kann nicht die Rede sein. Frau Biedermann lässt sich trotzdem aufregen. Ihr Bedürfnis, Gutes zu tun, ist geringer. Und insofern hat sie es natürlich leichter, vernünftig zu sein. Ja, Er ist kein Brandstifter. Woher weißt du das? Ich habe ihn ja selbst gefragt. Man muss Vertrauen haben in die Menschen. Ihr mit euren Brandstiftern. Man soll nicht immer nur das Böse vermuten, Herrgott im Himmel. Wo führt denn das hin? Warum hast du ihm nicht wenigstens die kleine Kammer gegeben, wenn du schon immer auf die Armen reinfallen musst? Statt ausgerechnet den Boden. Welche Kammer? Unten, neben der Waschküche. Er wollte doch auf den Boden. Siehst du. Was heißt das schon? Wenn er ein wirklicher Brandstifter wäre, meinst du, er würde sich so verdächtig machen? Und überhaupt, du mit einer Kammer neben der Waschküche. Als hätten wir nicht schon einmal eine Strafe bekommen, weil das Mädchen da unten geschlafen hat. Weißt ganz genau, Babette, schlafen in dieser Kammer ist gar nicht gestattet. Und auf dem Boden? Auch nicht, ich weiß. Ach, das ist es ja, diese verfluchte Einmischerei überall. Was ich immer sage, diese Verstaatlichung. Alles wird einem vorgeschrieben. Mietpreise, Blitzableiter, alles. Dass ein Hauseigentümer nicht machen kann, was er will, das fehlte noch. Ich lasse mir meine menschlichen Regungen nicht verbieten. Wie heißt der denn? Ganz abgesehen davon, meine Liebe, dass ich ganz andere Sorgen habe. Sage dir ja, 10 Uhr muss ich beim Anwalt sein. Wieso eigentlich? Nur wegen Knechtling. Warum hast du ihn denn gekündigt? Weil ich ihn nicht mehr brauche, sehr einfach. Du warst aber sehr zufrieden mit ihm. Was ist das ja, was er jetzt ausnutzen will? Was ist der Dank? 14 Jahre hat er für mich arbeiten dürfen. Was will er denn? Beteiligung an seiner Erfindung. Hast du es ihm denn versprochen? Aber nicht schriftlich. Damals konnte ja niemand wissen, dass die Sache geradezu ein Schlager wird. Kurz und gut, ich will jedenfalls nicht, dass du die Polizei anrufst. Schmitz heißt er, armer Kauz. Du wirst ihn ja kennenlernen, wenn er zum Frühstück kommt. Wo ist denn mein frisches Hemd? Zum Frühstück? Kannst ihn doch nicht verhungern. Du hast es ja an der Hand, das Hemd. Ach so, überhaupt, was ist das für ein Ausdruck? Ich falle auf die Armen rein. Und du bist die Tochter eines Pfarrers, ich muss schon sagen. Was war denn das? Rede dir ein, was du willst, Gottlieb, das mache ich nicht mit. Wohin? Auf den Boden. Babette! Wenn du zu feige bist, den Kerl aus dem Haus zu schicken. Babette, ich kann doch nicht in Unterhosen hinaufgehen, Babette. Babette, ich gehe ja schon. Herrgott im Himmel, natürlich sage ich es Ihnen. Eine Viertelstunde später. Aufmachen! Aber sofort aufmachen, sage ich. Oder ich rufe die Polizei. Guten Morgen, Herr Biedermann. Guten Morgen, Herr Morgen. Ja, wer ist denn das? Hoffentlich haben wir Sie nicht geweckt, Herr Biedermann. Mit diesem dummen Gepolter vorhin nicht. Hab dem Willi schon gesagt, das geht natürlich nicht, so ein Gepolter. Ich muss schon sagen... Soll nicht wieder vorkommen, Herr Biedermann. Wieso sind Sie denn plötzlich Ihrer zwei? Siehst du. Ohne mich zu fragen, das ist mir noch nicht vorgekommen. Ohne mich zu fragen. Mein Boden ist ja schließlich kein Asyl. Siehst du. Schließlich, endlich, meine Herren, bin ich da Hauseigentümer. Was soll das eigentlich heißen? Habe wirklich alle Lust, meine Herren, Sie auf die Straße zu werfen. Und zwar unverzüglich. Siehst du? Unverzüglich. Ich habe ja gesagt, du kannst das nicht machen, Sepp, ohne mich vorzustellen. Schließlich ist es sein Boden. Herr Biedermann hat nämlich ganz recht. Was ist das für eine Art? Ich dachte, du hast ihn vorbereitet. Hab ich ja. Ich verstehe Sie durchaus, Herr Biedermann. Ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Freund, ich sag' Ihnen doch. Mein Name ist Eisenring. Der Willi. Ich sag' Ihnen doch, mein Freund vom Zirkus. Der apokalyptische Radler. Machen Sie jetzt keine faulen Witze. Es ist mir bitter ernst. Meine Frau hat die halbe Nacht nicht schlafen können. Siehst du? Überhaupt, was machen Sie da eigentlich? Wenn ich fragen darf. Was sollen denn diese Kanister hier, hm? Bitte, der ganze Boden ist ja voll davon. Ja, eben. Was heißt das ja eben? Sepp hat mir sagen lassen, es sei ein großer Boden. 12 auf 17 Meter, hast du behauptet. Und jetzt, wie stehen wir da? Man kann die Kanister doch nicht auf der Straße lassen. Das werden Sie schon verstehen, Herr Biedermann. Nichts verstehe ich, meine Herren, überhaupt nichts. Was zum Teufel haben diese Kanister auf meinem Boden zu tun? Meine Frau bekommt ja einen Schlag, wenn sie das sieht. Siehst du? Sagen Sie nicht immer, siehst du. Du kannst das einer Frau nicht zumuten, Sepp, einer Hausfrau. Was ist denn überhaupt drin in diesen Kanistern? Ich kenne die Hausfrauen. Bitte, na, riechen Sie doch mal. Das ist ja Benzin. Was haben Sie denn vermutet? Mein ganzer Boden voll Benzin? Drum rauchen wir ja auch nicht, Herr Biedermann. Sind Sie eigentlich wahnsinnig? Also, wenn Sie diese Kanister nicht augenblicklich aus dem Hause schaffen, aber augenblicklich, sage ich. Dann rufen Sie die Polizei. Jawohl. Siehst du? Herr Biedermann! Ja, was ist denn? Telefon! Ja! Sie brauchen gar nicht zu lächeln, meine Herren. Es ist mein heiligster Ernst. Ich dulde kein Benzin auf meinem Boden. Ein für allemal. Sehen Sie zu, dass diese Kanister wieder verschwinden. Herr Biedermann! Ja, ich komme ja schon! Sehen Sie zu, dass die Kanister wieder verschwinden. Eine Seele von Mensch. Habe ich's nicht gesagt? Aber von Frühstück kein Wort. Hast du es ihm gesagt? Was? Du bist ja ganz bleich, Gottlieb. Ja, wie ist denn am Apparat? Die Polizei. Wieso denn das? Ich habe nicht angerufen, Gottlieb. Polizei? Ehrenwort. Ach so, nimm du es ab. Du weißt von nichts. Frage einfach, worum es sich handelt. Ich bin nicht zu Hause. Ja, Frau Biedermann. Nein, leider nicht. Mein Mann ist nicht zu Hause. Ich habe es gemeint, aber leider nicht. Der Kommissar ist einfach nicht zu Hause und im Geschäft wohl auch nicht. Der muss gerade ausgegangen sein. Worum handelt sich's denn? Frau Biedermann, ja, persönlich. Ja? Ja? Ja. Ja, selbstverständlich. Ich werde es ihm sagen. Bitte sehr, Herr Kommissar, bitte sehr. Und? Wegen Knechtling. Er habe sich unter den Gasherd gelegt und seine Frau sagt, die Polizei soll sich bei dir erkundigen. Wieso bei mir? Sollst die Polizei anrufen, sobald du wieder zu Hause bist. Ist er tot? Glaube nicht. Das Frühstück ist bereit. Hier, liebe Hörer, machen wir eine kleine Pause für unsere Darsteller. Und für den Fall, dass Sie später aufgedreht haben, wir befinden uns in der ersten Halbzeit unserer Sendung Herr Biedermann und die Brandstifter. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Herr Biedermann hat soeben entdecken müssen, dass sein Dachstock voller Kanister ist, die nach Benzin stinken, und kann sich der Vermutung kaum erwehren, dass diese Kanister tatsächlich nichts anderes enthalten als Benzin. Der Verdacht, dass es sich um eine Brandstifterei handeln könnte, liegt gewissermaßen auf der Hand. Ja, Herr Biedermann, Sie möchten etwas sagen? Kunststück. Wie meinen Sie das? Sie haben es ja einfach, mein Herr, den Weisen zu spielen. Verdammt einfach, wenn man es so hintendrein betrachtet. Klar, jetzt, wo jedermann weiß, wie es ausgegangen ist. Aber damals, Herr Gott im Himmel, ich sagte ihm ja eben, man muss Vertrauen haben. Man soll an das Gute in den Menschen glauben, nicht an das Böse und überhaupt. Sprechen Sie sich aus. Wären Sie an meiner Stelle gewesen, Herr Gott im Himmel, was hätten Sie denn getan? Sie haben vollkommen recht, Herr Biedermann. Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Sie sind der Verfasser. Kunststück. Wenn man das Ende voraus weiß. Sie finden mich überheblich. Gelinde gesagt. Herr Biedermann, Sie dürfen eins nicht vergessen. Ich habe Sie verfasst. So wie Sie hier sind. Und kein Verfasser kann etwas darstellen, was nicht auch in ihm selbst ist. Beispielsweise Ihr kategorisches Bedürfnis, Ruhe und Frieden zu haben und dementsprechend Ihre erstaunliche Routine, sich selbst zu belügen. Die offenkundigsten Tatsachen nicht zu sehen, damit Sie keine Konsequenzen ziehen müssen. Ihre rührende Hoffnung, dass die Katastrophe, die Sie fürchten, sich vermeiden lasse, indem Sie sich in Vertrauen hüllen und für einen Menschen guten Willens halten. Woher denn, meinen Sie, sollte der Verfasser um all diese harmlos gefährlichen Feigheiten wissen, Herr Biedermann, wenn nicht aus sich selbst? Und auch unsere geschätzten Hörer, glauben Sie mir, werden Ihnen nichts nachtragen, wenn ich Sie lächerlich mache. Nur mir werden Sie es nachtragen. Vergessen Sie nicht, Herr Biedermann, dass Sie eine erfundene Figur sind. Herr Biedermann in uns selbst. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, Herr Biedermann, wie Sie jenen Abend verbrachten, als Sie wussten, der Dachstock ist voll Benzin. Ich habe gelesen. Was? Das Apostelspiel von Max Mell. Ah. Es erschüttert mich jedes Mal aufs Neue. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das Apostelspiel von Max Mell. Was erschüttert Sie daran? Eigentlich hatte ich ja Stammtisch, wie immer am Donnerstag. Aber ich ging nicht hin. Warum nicht? Ich hatte es satt, dieses Gerede von den Brandstiftern. Es ist ja lächerlich. Wo kommen wir hin, wenn man jeden Menschen, bloß weil man ihn nicht kennt, für einen Brandstifter hält? Dazu gehe ich ja nicht an den Stammtisch, um mich verrückt machen zu lassen. Herrgott im Himmel, ich hatte Ihnen gesagt, kein Wort mehr davon. Schon am Dienstag. Ich hatte Ihnen erzählt, wie dieser arme Landstreicher gekommen ist. Ja, und so. Wir sind nämlich wirklich Freunde, wissen Sie? Wir kegeln zusammen seit 11 Jahren und ich mag nun mal keinen Krach, wissen Sie? Jedenfalls nicht am Feierabend. Im Grunde sind wir immer einverstanden. Ich habe Ihnen gesagt, man muss Vertrauen haben, man soll an das Gute in den Menschen glauben. Was sagten Sie dazu? Naja, natürlich einverstanden, aber ich lasse mir nun mal keine Angst machen, wissen Sie? Und mit Freunden, die nicht an meine Menschenkenntnis glauben, kann ich nicht kegeln. Das verstehe ich. Dann bleibe ich lieber zu Hause. Sie verstehen, dass Sie die Polizei anrufen, um meinen Gast zu holen. Naja, das war natürlich ein Scherz. Sie wussten genau, wenn Sie die Polizei in mein Haus schicken, dann haben wir ausgekegelt. Sie machten es ja auch nicht. Immerhin, ich hatte dieses Gerede einfach satt, ein für alle Mal. Und seither kegeln Sie überhaupt nicht mehr? Na, aber natürlich kegeln wir. Aber wir reden nicht mehr von der Geschichte. Die anderen, die hatten ja auch solche Halunken unter ihrem Dach. Ach? Natürlich. Verzeihung, Sie rauchen auch? Nicht mehr. Wir sprachen vom Apostelspiel. Ja, eben. Da kommen doch auch zwei Halunken in das Haus, die nichts als Mord und Raub im Sinne haben. Aber dann, Sie erinnern sich, dann treffen Sie dieses gläubige Mädchen, fast noch ein Kind, das sie für zwei Apostel hält. Die grinsen natürlich darüber, die beiden Halunken, aber siehe da, der schlichte Glaube dieses frommen Kindes zwingt sie unversehens abzulassen von ihren verbrecherischen Plänen. Einfach abzulassen. Ich erinnere mich. Und fromm zu werden, wie das Kind. Ich erinnere mich ziemlich genau. Das Mädchen war aber wirklich fromm. Und all das in einer dichterischen Sprache, wissen Sie. Was haben Sie nachher gemacht? Ich bin eingeschlafen. Erschüttert, wie Sie waren? Das heißt, später bin ich nochmals aufgewacht. Meine Frau war noch nicht zu Hause. Am Donnerstag hat sie ihren Bridgeabend. Ich hatte bereits meine Hosen wieder angezogen. Um Mitternacht war ich entschlossen, die beiden Kerle einfach auf die Straße zu stellen. Um Mitternacht? Was mich nämlich irre machte, waren einfach diese Kanister. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Das heißt, Sie dachten immerhin an die Möglichkeit, dass Schmitz und Eisenring, trotz Apostelspiel, Bandstifter sein könnten. Naja, was denkt man nicht alles, wenn man nicht schlafen kann? Einmal stand ich schon draußen im Treppenhaus. War wirklich drauf und dran, wissen Sie, auf den Boden zu gehen und die Kanister einfach durch die Luke zu schmeißen. Eigenhändig. Wissen Sie, rücksichtslos. Aber? Naja, ich glaube, dann kam gerade meine Frau nach Hause. Und überhaupt. Ja, und am anderen Morgen, wissen Sie... Ja, wir wollen es spielen. Es muss eine schwere Zeit für Sie gewesen sein, Herr Biedermann. All diese inneren Kämpfe, die immer wieder damit endeten, dass Sie nichts unternehmen konnten. Das kann man wohl sagen. Das ist es, was man Schicksal nennt. Was soll der Kranz denn kosten? Na, das spielt doch keine Rolle. Diese arme Frau Knechtling, die kann einem wirklich leid tun. Dann gehe ich also zum Blumenbenz. Ja, ich wäre dir sehr dankbar. Ich bitte den Hörer, dieses Pfeifen unseres Herrn Biedermann, aus dem Rosenkavalier, wenn ich nicht irre, in keiner Weise zu missdeuten. Es ist einfach ein strahlender Morgen. Der Wind hat sich gedreht, Föhn... Herr Biedermann hat eine Idee. Seine Zuversicht, sein schöner Glaube an die Menschen, selbst wenn sie auf dem Boden wohnen, hat sich bewährt. Sein Haus und Zeltwyla, die schmucke Stadt, stehen noch immer. Von Brandstiftung nicht die Spur. Und gesetzt den Fall, die beiden Gesellen führten wirklich etwas im Schilde, gerade dann wäre es nicht ratsam, grob zu werden. Solange ich Ihr Freund bin, werden Sie wenigstens mich verschonen. Das ist die Idee. Und wenn Herr Biedermann an diesem Morgen auf den Boden hinaufgeht, um Schmitz und Eisenring zu einem netten Abendessen einzuladen, so ist das nicht Tücke, nicht Berechnung, sondern eines jener herzhaften Bedürfnisse, die man zuweilen hat und die man, wie Herr Biedermann sich sagt, nicht immer unterdrücken soll. Es ist zu schade, liebe Hörer, dass Sie dieses Bild nicht sehen können. Eisenring an der offenen Luke, Er steht auf den Kanistern und füttert gerade eine weiße Taube. Die Türe zum Boden steht offen. Herr Biedermann aber, der Hauseigentümer, klopft trotzdem, wie es sich gehört. Herein, herein. Sie gestatten. Bloß keine Umstände, Herr Biedermann. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn Ihr Freund? Der Sepp, an der Arbeit. Ich habe ihn geschickt, um Holzwolle aufzutreiben. Schon vor 3 Stunden. Holzwolle? Im Morgengrauen stiehlt sich's am besten. Ein hübsches Wetter heute. Der Wind hat gedreht. Was ich sagen wollte. Föhn, glaube ich. Sie haben ja gar keine Toilette da oben, meine Herren. Mitten in der Nacht ist mir das eingefallen. Wir haben die Dachrinne, Herr Biedermann. Ja, ich meine, machen Sie es ganz, wie Sie sich wohlfühlen. Ich dachte bloß, vielleicht wollen Sie sich mal waschen oder duschen. Benutzen Sie also getrost mein Badezimmer. Ich habe Anna gesagt, sie solle Ihnen 2 Frottiertücher hinlegen. Sie sind ja rührend. Oder wenn Sie sonst einen Wunsch haben. Im Gefängnis, wissen Sie, gab es auch keine Badezimmer. Gefängnis? Hat Ihnen das Sepp nicht erzählt? Nein. Untersuchungshaft nennen Sie es. Wir nennen es Zeitverlust. Nämlich, Sie haben mir wieder nichts beweisen können. Ich nehme es der Polizei nicht übel, wissen Sie, heutzutage. Jeder hält den anderen für einen Brandstifter. Ja. Oder habe ich nicht recht? Ja, leider. Ach, je mehr man sie füttert, umso dreister werden sie, diese Tauben. Sie werden lachen, Herr Eisenring. Ich habe heute Nacht von Ihren Kanistern geträumt. Ist denn da eigentlich wirklich Benzin drin? Sie glauben uns nicht, Herr Biedermann. Man weiß bei Ihnen nie, ob es nicht ein Scherz ist. Vor allem der Sepp, ich mag ihn ja von Herzen gern, aber der hat eine Art zu scherzen. Wir lernen das. Was? Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Die beste aber ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise, die glaubt niemand. Ich weiß nicht, wo unser Sepp so lang bleibt. Holzwolle ist doch keine Sache. Hoffentlich haben Sie ihn nicht geschnappt. Geschnappt? Warum lächeln Sie? Nun wissen Sie, meine Herr, Sie kommen für mich wie aus einer anderen Welt, sozusagen. Unterwelt, meinen Sie? Ja, das hat etwas Faszinierendes für uns ein. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber grundsätzlich bedauere ich es ja sehr, dass wir menschlich nicht mehr Verbindung haben. Lebt jeder so in seinen Kreisen, wissen Sie, der Arme und der Reiche. Dabei sind wir doch alle, abgesehen vom Geld, Menschen, Geschöpfe eines gleichen Schöpfers, meine ich. Auch der Mittelstand. Menschen aus Fleisch und Blut und so. Ich weiß nicht, Herr Eisenring, ob Sie auch Stumpen rauchen? Danke, nein. Nehmen Sie mich nicht als Haarwasser-Biedermann, wie Ihr lieber Freund einmal sagte, sondern als Menschen-Biedermann. Und wo, meine ich, wo finden Sie etwas Trennendes zwischen uns? Hand aufs Herz, Herr Eisenring. Es sind doch einfach Vorurteile, wenn Leute wie Sie und ich zum Beispiel einander nicht die Hände reichen und erkennen, dass wir Brüder sind. Ich rede nicht von einer öden Gleichmacherei, versteht sich. Es wird immer Tüchtige geben und Untüchtige, Gott sei Dank. Aber hat nicht jeder von uns seine schlaflosen Nächte? Das, sehen Sie, sind doch die Dinge, die uns verbinden. Ein bisschen Idealismus, mein Freund. Ein bisschen guten Willen. Und wir alle hätten unsere Ruhe und unseren Frieden. Na? Wie stellen Sie sich dazu? Wenn ich offen sein darf, Herr Biedermann. Aber bitte sehr. Nehmen Sie mir es nicht krumm. Ja, aber je offener, umso besser. Ich meine, Sie sollten hier wirklich nicht rauchen. Herrgott im Himmel. Ich habe Ihnen keine Vorschriften zu machen, Herr Biedermann. Schließlich ist es Ihr eigener Dachboden, aber Sie verstehen. Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Zwar sind die Kanister noch verschraubt. Habe ich ja ganz vergessen. Vor lauter Idealismus, Herr Biedermann. Was machen Sie denn da die ganze Zeit? Das ist die Zündschnur. Die, was? Es soll jetzt noch bessere geben, sagt der Sepp. Aber die gibt es in den Zeughäusern noch nicht. Und kaufen kommt ja für uns nicht in Frage. Jetzt bei dieser Teuerung. Zündschnur, sagen Sie? Wenn Sie so freundlich sein wollen, dieses andere Ende zu halten, damit ich messen kann. Nur einen Augenblick. Ah ja, natürlich. Wozu brauchen Sie denn diese Zündschnur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter. 7 mal 20, das sind 140 Minuten. Das heißt, über 2 Stunden. Genügt. Mit dem Fahrrad sind das 40 Kilometer sogar auf Nebenstraßen. Was meinen Sie denn mit dieser Rechnung? Danke, Herr Biedermann, danke sehr. Also mich können Sie ja nicht ins Boxhorn jagen, Herr Eisenring, aber ich muss schon sagen, Sie verlassen sich sehr auf den Humor der Leute. Wenn Sie so reden, da kann ich mir schon vorstellen, dass man Sie zuweilen in Untersuchungshaft steckt. Nicht alle haben so viel Humor wie ich. Drum muss man die Richtigen finden. Ja, ich kenne Leute, mein Stammtisch zum Beispiel, die sehen schon Sodom und Gomorra, wenn sich einer eine Zigarre anzündet. Die Leute, die keinen Humor haben, sind genauso verloren, wenn es losgeht. Seien Sie froh, Herr Biedermann, dass Sie so viel Humor haben. Ich kenne die Bibel nicht besonders, aber ich glaube, auch die Humorlosen wurden in Sodom und Gomorra nicht verschont. Was ist denn, Herr Biedermann? Ach, wenn ich mich einen Augenblick setzen darf. Ah, das ist dieser Geruch. Ich weiß, wenn man es nicht gewöhnt ist. Sie sind ja ganz bleich. Ich werde gleich die andere Dachluke öffnen, Herr Biedermann. Danke sehr, danke. Herr Biedermann, Telefon! Herr Eisenring, was ich Sie habe fragen wollen. Es wird Ihnen gleich besser. Ja, danke. Mögen Sie Gans? Eine Gans? Warum? Meine Frau und ich... Vor allem ich, meine Frau kennt Sie ja noch gar nicht. Ich dachte nur, wenn Sie die Güte hätten, zu einem netten Abendessen zu kommen, Sie und Ihr Freund. Heute? Ja, sagen wir 7 Uhr. Mit Vergnügen. Herr Biedermann, aber machen Sie sich unsertwegen keine Umstände. Wir können sowieso nicht lange bleiben. Telefon! Ja. Also, auf 7 Uhr. Abgemacht. Es war Frau Biedermann, die eben anrief und wissen musste, was der Blumenbenz auf die Schleife schreiben soll. Unserem treuen Mitarbeiter oder einfach unvergesslich? Es ist jetzt 7 Uhr abends, ein Samstag. Sie hören das Geläute von Seldwyla. Leider zum letzten Mal. Man versteht ja seine eigene Stimme nicht, Anna. Machen Sie doch das Fenster zu. Ja. Ein schlichtes und gemütliches Abendessen, habe ich gesagt. Nehmen Sie bloß diese idiotischen Kandelaber weg, nur keine Protzerei. Diese Wasserschalen, diese Messerbänke, was macht denn das für einen Eindruck? Ein ganz gewöhnliches Abendessen, habe ich gesagt. Das große Geflügelmesser können Sie liegen lassen, Anna, das brauchen wir. Aber sonst weg mit dem Silber und Kristall. Die beiden Herren haben viel durchgemacht, schlicht und einfach. Die Herren sollen sich wie zu Hause fühlen. Wo ist denn der Korkenzieher? Ich habe ihn hingelegt. Ja, Sie sehen doch, Anna, ich trage meine älteste Hausjoppe. Und Sie kommen mit dem silbernen Kübel, um den Wein zu kühlen. Weg damit, sage ich. Und lassen Sie mir bloß das weiße Häubchen, Anna. Das macht doch den Mann von der Straße nur verlegen. Hier ist der Korkenzieher, Herr Biedermann. Ja, haben wir nichts Einfacheres? Ja, der in der Küche. Aber der ist rostig. Richtig, hier damit. Und was für Wein, Herr Biedermann? Hole ich schon selber. Sehen Sie lieber zu, Anna, dass hier nicht alles so ordentlich ist. Ja. Ich frage mich, wozu wir überhaupt ein Tischtuch brauchen. Das ist es, was alles so spießerhaft macht. Gottlieb! Bleib du in der Küche. Was sagst du dazu, Gottlieb? Jetzt schicken die den Kanz hierher. Dabei habe ich ihnen selber die Adresse von Knechtlings aufgeschrieben, schwarz auf weiß. Und die Schleife und alles ist verkehrt. Also mach mich jetzt nicht nervös. Unserem unvergesslichen Gottlieb Biedermann. Ist ja unmöglich. Und die Rechnung sagt der Busch, die haben sie an Knechtlings geschickt. Was sagst du dazu? Also soll sie den Kranz wieder zurücknehmen? Kein Problem. Mach mich jetzt nicht nervös, Herrgott im Himmel. Ich kann doch nicht überall sein. Helfen Sie mir, Anna. Wir nehmen das Tischtuch weg. Das Tischtuch? Und wie gesagt, es wird nicht serviert, ja? Unter keinen Umständen. Sie stellen die Platten einfach auf den Tisch, die ganz in die Mitte, und jeder nimmt sich, was ihn gelüstet. Wie bei den Armen. Na, sehen Sie. Ein hölzerner Tisch, nichts weiter. Macht sofort eine ganz andere Stimmung. Weg mit dem Damast. Was soll eigentlich, was soll diese vergoldete Pendüle? Die steht doch immer da. Sind wir in einem Museum? Aber Herr Biedermann. Also lassen Sie wenigstens diese kitschigen Kandelaber verschwinden. Ja. Sie verstehen mich schon, Anna, schlicht und einfach. Die beiden Herren haben viel durchgemacht in dieser Welt. Alles ganz ungezwungen, Anna. Nur keine Umstände. Sehr wohl. Ich bin jetzt im Keller. Nur keine Umstände. Niersteiner Fritzenhölle Spätlese. Das muss ein Weinchen gewesen sein, Herr Biedermann. Aber nicht so ganz. Richtig, es muss ja ein roter sein. Ja, und überhaupt so eine Etikette? Schlicht und einfach konnte man das nicht nennen, ich gebe zu. Schmitz und Eisenringen würden etwas verdutzt sein, fürchteten sie. Eher verlegen als erfreut, wenn sie mit einer solchen Etikette kämen. Zu verdattert einfach, um den Wein wirklich genießen zu können. Ja, Sie verstehen mich. Genau. Nicht, dass ich geizig wäre. Was ich nicht verstehe, warum Sie so ängstlich waren vor Ihren beiden Gästen. Bloß, weil es unbemittelte Leute waren? Sie hatten doch diesen beiden nicht das mindeste Unrecht getan. Ja, das darf man wohl sagen. Warum dieses plötzliche Bedürfnis, schlicht und einfach zu sein? Jetzt könnte ich mir denken, jetzt dachten Sie an die dumme Geschichte mit Knechtling. Vielleicht. Aber Sie waren doch im Recht? Schon. Sonst hätte der andere nicht einfach die Waffen gestreckt. Na ja, gewiss. Jedenfalls hätten Sie den Prozess gewonnen. Wahrscheinlich. Sicher, Herr Biedermann, sicher. Na, wissen kann man das nur. Aber ja, Herr Biedermann, ich beispielsweise würde mich hüten, gegen einen Haarwasserkaufmann zu klagen, der so vermögend ist wie Sie. Aber reden wir nicht mehr von Knechtling. Sie hatten jetzt einfach das Bedürfnis, edel zu sein, hilfreich und gut. Beispielsweise mit einem Moulin Avant. Zur Gans, denke ich, war ein Moulin ganz richtig. Ein Pomar wäre schon fast wieder zu edel gewesen. Warum dachten Sie jetzt wieder an die Zündschnur? Oh, immerhin, ich bitte Sie. Man soll an das Gute in den Menschen glauben, Herr Biedermann, nicht an das Gemeine. Nur so ist es möglich, dass wir auch an das Gute in uns selber glauben. Gottlieb! Ja? Die Herren sind da! Sehen Sie, Herr Biedermann? Sehen Sie? Jetzt nehmen Sie doch einen Pomar. Sehen Sie, jetzt glauben Sie wieder an das Gute in sich selbst. Gleichsam unter vier Augen, lieber Hörer, möchte ich doch die Frage wenigstens streifen, die Sie sich vermutlich schon gestellt haben oder stellen werden, wenn dieses Spiel zu Ende ist. Ob ich, der Verfasser, denn meine, die Katastrophe würde nicht zustande kommen, wenn sich Herr Biedermann anders verhalten hätte. Beispielsweise gegenüber dem alten Knechtling. Nun, ich brauche kein Hehl draus zu machen, dass ich dieses Verhalten allerdings als ein Unrecht betrachte. Wenn auch ein sehr durchschnittliches Unrecht, ein sehr alltägliches Unrecht. Aber die eigentliche Frage geht ja weiter. Ob ich, der Verfasser, denn meine, eine solche Lappalie sei der Grund für die Katastrophe. Feuersbrunst und so, ich weiß, der Gedanke an Sodom und Gomorra liegt scheinbar sehr nahe. Aber nur scheinbar. Hier, glaube ich, handelt es sich nicht um die Darstellung einer himmlischen Strafe, sondern lediglich um die Darstellung eines durchschnittlichen Bürgers, der ein etwas schlechtes Gewissen hat. Meines Erachtens, wie gesagt, zu Recht. Und der ein Gutes haben möchte, ohne irgendetwas zu verändern. Das geht natürlich nur, indem er sich selbst belügt. Und darin besteht seine Gefährlichkeit. Ohne sein schlechtes Gewissen, denke ich, hätte auch unser Herr Biedermann vieles gemerkt, was nur ein Mensch, der eine Heidenangst hat, nicht merken kann. Das ist alles, was ich in dieser kleinen Geschichte zu sehen vermag. Gehen wir hinauf. Unsere Figuren, scheint es, sind schon ganz munter von Gans und Pomar. Putzwolle! Hast du das wieder gehört, Babette? Putzwolle brennt noch viel besser. Verstehe ich nicht. Putzwolle, ja, weißt du denn nicht, was Putzwolle ist? Und? Ach, du hast keinen Humor, Babette. Du solltest wirklich den Dugoreski kaufen. So erklär's mir doch. Also, heute Morgen sagte der Willi, er hätte den Sepp geschickt, um Holzwolle zu stehlen. Und jetzt frage ich den Sepp, was macht die Holzwolle? Worauf er sagt, Holzwolle hätte er nicht auftreiben können, aber Putzwolle. Und Willi sagt, Putzwolle brennt noch viel besser. Ja, und? Du wirst lachen, Babette. Heute Morgen haben wir sogar zusammen die Zündschnur gemessen, der Willi und ich. Ehrenwort. 7 Meter, nicht wahr? Zündschnur, wozu? Ach, mein liebes Weib. Im Ernst, ich verstehe nicht dein Wort. Im Ernst, sag sie, im Ernst. Hören Sie es, meine Herren. Was soll das alles heißen? Also lass dich nicht foppen, Babette. Ich hab dir ja gesagt, unsere Freunde haben eine Art zu scherzen. Es fehlt jetzt nur noch, dass Sie mich um Streichhölzer bitten. Nämlich, die Herren halten mich immer noch für einen ängstlichen Spießer, den man ins Boxhorn jagen kann. Prost, meine Freunde, Prost! Prost, Prost! Auf unsere Freundschaft! Also, bei uns wird nicht serviert, meine Herren. Greifen Sie einfach zu. Ich kann nicht mehr. Was denn? Ihre Gans, Madame, schmeckt wunderbar. Freut mich, meine Herren. Gans und Pomar. Dazu gehörte eigentlich bloß noch ein Tischtuch. Siehst du? So ein weißes Tischtuch, wissen Sie, mit dem Gefunkel von Silber. Anna! Es muss nicht sein, Herr Biedermann, es muss nicht sein. Anna, geben Sie doch mal das Tischtuch her. Aber lassen Sie doch. Wir haben ja. Daran zweifle ich nicht, Madame, aber machen Sie doch keine Umstände, um Gottes Willen jetzt wieder alles abzuräumen. Siehst du? Haben Sie auch Fingerschalen? Ja, aber selbstverständlich. Sie finden es vielleicht kindisch, Madame, aber so sind halt die einfachen Leute. Der Sepp zum Beispiel, es ist nun einmal der Traum seines Lebens. Wissen Sie, seine Tafel mit Silber und Kristall, mit Fingerschalen und Messerbänken und so. Herr Gottlieb, das haben wir doch alles. Ja, ja, natürlich. Aber es muss nicht sein. Bitte sehr. Und wenn Sie dort schon Servietten haben, Fräulein, her damit. Aber Herr Biedermann hat gesagt, ich... Ja, hier damit. Bitte sehr. Gans habe ich in meinem Leben schon genug gegessen, wissen Sie. Aber wie? Als ich noch Kellner war, wenn man so durch die Korridore flitzt, die silberne Platte auf der flachen Hand, aber dass man die andere Hand nirgends abputzen kann als an den eigenen Haaren, während andere Menschen eine kristallene Wasserschale haben für ihre Pfoten. Danke, Fräulein, danke sehr. Bitte. Und die Messerbänke auch? Ja, her damit. Nehmen Sie mir es nicht übel, Madame, wenn man so aus dem Gefängnis kommt, Monate ohne jede Kultur. Her damit, sage ich. Aber wissen Sie nicht, was Messerbänke sind, Anna? Weg damit, sagten Sie. Nur keine Aufregung, Fräulein, das ist der Föhn, nur keine Aufregung. Und du Schmitz, schmatze nicht, hörst du? Die Messerbänklein hast du überhaupt nicht in die Hände zu nehmen. Du mit deiner Waisenhauserziehung, du bist ja unmöglich. Fräulein? Ja? Warum stehen eigentlich die Kandelaber dort unten? Die Kandelaber? Nur her damit! Das will ich meinen. Haben Sie Kandelaber, siehst du, und brauchen Sie nicht. Kandelaber mit roten Kerzen drauf. Was will man mehr? Bitte sehr. Danke. Leider, Herr Biedermann, habe ich keine Streichhölzer. Tatsächlich. Und du, Sepp, hast du auch keine Streichhölzer? Ich? Nein. Idiot. Nein, ich hab ja schon. Nicht einmal Streichhölzer. Ich mach das schon, meine Herren. Lassen Sie nur... So, ich mach es schon. So. Das macht doch gleich einen ganz anderen Eindruck, Madame, finden Sie nicht? Allerdings. Ich bin einfach für Stil. Ja, aber vergessen Sie deswegen die Gans nicht, meine Herren, greifen Sie zu. Herr Spreiselbeeren sind auch noch da. Vielleicht ist das Fräulein so freundlich. Nur natürlich, Anna, nehmen Sie doch die Platte. Servieren? Na, was sonst? Ein weißes Häubchen brauchen Sie ja nicht anzuziehen, Fräulein. Aber wenn Sie mir die Platte halten... Sonst werfe ich noch das Glas um. Bitte sehr. Ja, ich finde ja auch, es gibt gleich eine ganz andere Stimmung, was? Ich wusste bloß nicht, meine Herren, ob es Ihnen auch genehm sein würde. Herr Biedermann meint, wir verachten den Reichtum bloß, weil wir ihn nicht haben. Oh, Reichtum. Sagen wir Kultur. Sie dürfen es dem Sepp nicht übel nehmen, Madame, dass er keine hat. Woher auch? Ein Köhlerjunge. Danke, Fräulein, danke sehr. Bitte. Hat Ihnen denn Sepp schon einmal seine Jugend erzählt? Ja, ja, gewiss. Vom Waisenhaus in den Boxring. Vom Boxring in den Zirkus. Vom Zirkus hierher. Mein Bitte. Mann sagte es. Schicksale, Madame, Schicksale. Sie können sich nicht vorstellen, meine Freunde, wie herzlich und aufrichtig es mich freut, Sie so gemütlich zu sehen. Im Ernst gesprochen. Schmitz. Ja. Hör zu, wenn der Gastgeber redet. Im Ernst gesprochen, meine Freunde, ich gehöre nicht zu den Spießern, die ihre Nase rümpfen, wenn einer mal im Gefängnis war. Ganz und gar nicht, weil er vielleicht ein Fahrrad gestohlen hat und was weiß ich. Wir alle sind Menschen, meine Herren, wir alle sind Sünder. Mehr oder minder, Herr Biedermann. Auch ich, sehen Sie? Sie sind eine Seele von Mensch, Herr Biedermann, sonst säßen wir nicht hier. Ja, und trotzdem, sehen Sie, auch ich habe schon Unrecht begangen. Nein, lachen Sie nicht, meine Herren. Sie wollen uns doch nicht weismachen, Herr Biedermann, dass Sie etwa diese Gans gestohlen haben. Also das gerade nicht. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Lass das. Lass mich doch, sonst wird dich der Jäger holen, nämlich der Landjäger, mit dem Scheißgewehr. Scheißgewehr! Sie entschuldigen, Madame. Gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Scheißgewehr. Das wird dich der Jäger holen. Also Prost, meine Herren. Prost, Freunde. Ich liebe die Gans. Sind Sie wirklich im Gefängnis gewesen? Sorgen Sie sich nicht, Madame. Es war nicht das erste Mal. Und die Polizei von Seldwyla, so etwas habe ich noch selten erlebt. So einen menschlichen Ton. Sie sind ein Brandstifter, fragte mich der Kommissar. Und wie ich ihm sage, Herr Kommissar, beweisen Sie das, wird er ganz verlegen, wissen Sie, und bietet mir eine Zigarette an. Aber Sie entschuldigen, sage ich. Streichhölzer habe ich leider nicht, Herr Kommissar. Obschon Sie mich für einen Brandstifter halten. Übrigens, meine Herren, vielleicht nehmen Sie eine Zigarre? Mit Vergnügen. Was ist das? Sirenen. Die Brandstifter! Die Brandstifter! Schrei doch nicht so! Wo fahren die bloß hin? Wenigstens nicht bei uns. Wo kann das nur sein? Ziemlich weit von hier. Ich hoffe. Das machen wir meistens so. Wir beschäftigen die Feuerwehr in einem Außenviertel und nachher, wenn es wirklich losgeht, ist ihnen der Rückweg versperrt. Spaß beiseite. Ja, ja, so machen wir es. Also ich bitte Sie, meine Herren, Schluss mit diesem Unsinn. Sie sehen doch, meine Frau ist kreidebleich. Und überhaupt, Herr Gott im Himmel, Sirenen sind Sirenen, darüber kann ich nicht lachen. Irgendwo brennt es, sonst würde unsere Feuerwehr nicht ausfahren. Sicher? Was soll man bloß machen? Nichts. Nur die Ruhe, Herr Biedermann, nur die Ruhe. Herr Gott im Himmel. Rauchen wir unsere Zigarre. Leider, wie gesagt, haben wir keine Streichhölzer, Herr Biedermann. Ja, irgendwo haben wir ein Feuerzeug. Wozu denn, Herr Biedermann? Sie haben doch Streichhölzer in der Tasche, ein ganzes Heftlein. Leider nicht. Oh, wir haben es doch gesehen, Herr Biedermann, als Sie die Kerze anzündeten. Bitte sehr. Warum sehen Sie einander so an? Herr, warum setzen wir uns eigentlich nicht? Weil wir gehen müssen, Herr Biedermann. Jetzt schon? Leider. Anna macht gerade den schwarzen Kaffee. Wir haben noch zu arbeiten, Madame. Arbeiten um diese Stunde? Was denn? Madame. Frage Sie doch nicht, Babette, sonst machen Sie wieder so einen grauslichen Witz. Ich weiß schon auswendig, was Sie dir sagen werden. Nämlich? Unser Haus anzünden. Unser Haus? Sie ist es nicht gewöhnt, meine Freundin. Sie sollten meine arme Frau nicht so erschrecken, im Ernst. Was habe ich denn gesagt? Also nehmen wir einen Kirsch, meine Freunde, oder ein Zwetschgenwasser. Kein Wort habe ich gesagt. Und du, Babette, schau doch einmal nach, warum unser Kaffee nicht kommt. Sei doch so. Ja. Eine Zigarre ist es. Legitimos. Klasse. Ja, ganz unter uns, meine Herren. Genug ist genug, im Ernst. Scherzen wir nicht länger über diese Brandstifterei, ja? Sie haben die Sirenen gehört. Also Spaß beiseite. Spaß beiseite, Herr Kindermann. Kommen Sie, setzen wir uns. Spaß beiseite. Wir sind die Brandstifter. Also ganz im Ernst, meine Freunde. Ganz im Ernst. Warum glauben Sie uns nicht? Ihr Haus liegt sehr günstig, Herr Biedermann, das müssen Sie doch einsehen. Spaß beiseite. 5 solche Brandstätten rings um die Gasometer, die leider bewacht sind, und dazu ein wackerer Föhn. Also zum allerletzten Mal, meine Freunde, ich bitte euch. Verlieren Sie nicht die Ruhe, Herr Biedermann. Wenn Sie uns schon für Brandstifter halten, Herr Biedermann, warum nicht offen darüber reden? Aber ich halte euch doch gar nicht für Brandstifter. Und ob? Das ist nicht wahr. Hand aufs Herz, Herr Biedermann. Wo vorhin mit dem Feuerzeug? Sie wagen ja nicht einmal Streichhölzer in unsere Hand zu geben, Herr Biedermann. Und warum nicht? Hand aufs Herz, Herr Biedermann. Dabei hat er ein ganzes Heftlein in der Hosentasche. Ich hab's auch gesehen. Also, und wenn ich es schwöre, meine Freunde, ich hege nicht das mindeste Misstrauen gegen euch Ehrenwort. Das mit dem Feuerzeug, also ich schwöre es bei Gott. Er glaubt nicht an Gott, der Willi. So wenig wie Sie, Herr Biedermann. Da können Sie lange schwören. Oh, Herrgott im Himmel. Macht ihm keinen Eindruck. Also, was soll ich denn tun? Geben Sie uns Ihre Streichhölzer. Sie meinen? Als Zeichen des Vertrauens, ja, klar. Meine Streichhölzer? Sie zögern, sehen Sie? Still aber nicht vor meiner Frau. Ja. Der Kaffee kommt zugleich. Sehr liebenswürdig, Madame, aber leider müssen wir wirklich gehen. Ohne Kaffee? Leider, Frau Biedermann, leider. Tja, meine Freunde, so schade es ist, aber die Herren sagten es mir schon heute Morgen, sie hätten nicht viel Zeit, weißt du. Aber die Hauptsache, meine Freunde, dass Sie trotzdem gekommen sind. Wir wollen diesen Abend nie vergessen. Ich meine es ganz im Ernst. Hoffentlich haben Sie empfunden, dass wir alle Menschen sind, ja? Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber warum sagen wir uns eigentlich nicht du? Gottlieb. Ja, ich bin dafür, dass wir uns du sagen. Machen Sie deswegen keine neue Flasche auf, Herr Biedermann. Habe ich es nicht immer gesagt, Babette? Meine Bekannten sollen reden, was sie wollen. Ich heiße Gottlieb Biedermann. Ich glaube an die Menschen. Nur das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Nur das Vertrauen, sage ich. Warum lebt denn jeder so in seinen Kreisen, Herrgott im Himmel? Man kennt sich einfach nicht. Warum reden wir nicht miteinander? Jeder hält den anderen für einen Brandstifter oder was weiß ich, statt dass wir uns die Hände reichen. Oder habe ich nicht recht? Ein bisschen Idealismus, meine Freunde, ein bisschen guten Willen und so. Ah, ich hab's ja schon zu Willi gesagt. Arm oder reich, schließlich sind wir doch alle nur Menschen. Ob einer schmatzt oder nicht, nein, macht ja nichts. Herrgott im Himmel, das ist doch kein Grund. Schließlich sind wir Christen, meine ich. Und überhaupt, meine Freunde, lasst uns anstoßen auf das Vertrauen von Mensch zu Mensch. Die Spießer sollen reden, was sie wollen. Ich betrachte euch als meine Freunde. Und in diesem Sinne braucht ihr ja keine langen Worte zu machen. Sagen wir uns du. Gottlieb. Sepp. Willi. Siehst du, Gottlieb? Trotzdem müssen wir jetzt gehen. Ja, ja, ich will euch ja auch nicht nötigen. Die Gans, Frau Biedermann, war klasse. Freut mich, meine Herren, freut mich. Schönen Dank, Frau Biedermann. Bloß noch eine Bitte, meine Freunde. Nehmt eure Zigarren nicht mit auf den Boden. Ja? Ach ja. Hier ist übrigens ein Aschbecher. Gute Nacht, Madame. Gute Nacht, meine Herren. Damit wir es nicht vergessen, Gottlieb. Was denn? Die Streichhölzer, weißt du? Ach ja, richtig. Was ist denn los, Anna? Sie sind ja ganz bleich. Da hinten, der Himmel, da hinten, Frau Biedermann. Von der Küche aus können Sie es sehen. Was? Der Himmel ist schon ganz rot. Was? Gottlieb! Nur, es war doch eigentlich ganz nett. Bist du wohl wahnsinnig? Wieso? Wozu gibst du ihnen denn die Streichhölzer? Warum denn nicht? Warum nicht? Du meinst wohl, die hätten keine Streichhölzer, wenn sie wirkliche Brandstifter wären? Babettchen, Babettchen. Liebe Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung Herr Biedermann und die Brandstifter. Eine unwahrscheinliche Geschichte. Es haben gespielt... Moment mal, hier ist so ein furchtbarer Krach. Also, es haben gespielt Wilfried Seifert, den Herrn Biedermann, Johanna Hofer, die Frau Biedermann, Heinz Leo Fischer, den Sepp Schmitz, Rudolf Vogel, den Willi Eisenring, Brigitte Klingbeil, das Dienstmädchen Anna und der Sprecher war Axel von Ambesser. Das war der Gasometer. Regie führte Friedrich Sauer. Das war der zweite Gasometer. Das Manuskript schrieb Max Frisch. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1953.